Vielleicht finden sich in meiner Beschreibung des Räumewechselns und der Kämpfe, die darin liegen, auch Kinder von Arbeitern wieder. Das ist schön, aber wir unterscheiden uns. Es sind vor allem Männer, die versuchen, sich über ihre Vergangenheit als Arbeiterkind mit mir zu verbrüdern. Sie sagen dann, ach, wir hatten auch keine Bücher zu Hause. Ohne dass sie mich jemals gefragt hätten, ob ich Bücher zu Hause hatte. Ja, viele. Vielleicht habe ich einen scheiß Charakter, aber ich blocke das immer ab. Diese Menschen sind in Wohnungen aufgewachsen, in denen wenigstens ab und zu neue Möbel standen. Ihre Eltern hatten ein soziales Netz, das sich aus Kollegen zusammensetzte. Sie hatten Angst vor dem Abstieg, aber sie wussten, wie man sich in der Welt bewegt. Wären wir gemeinsam aufgewachsen, hätte ich sie sehr darum beneidet. Denn ihre Eltern hatten zwar Angst, meine Eltern hingegen sind die Angst. Während meiner Ausbildung an der Journalistenschule gab es einen Moment mit einem dieser Arbeitersöhne, den ich etwas verstörend fand. Wir gingen über eine Brücke an einem Sommerabend und sprachen darüber, dass ich immer gewusst hatte, was ich machen will, und er nie. Dass ich seit Jahren darauf hingeplant hatte, während sich bei ihm immer noch alles anfühlte wie ein Zufall. Und dann sagte er, er würde sich eine Kindheit wie meine wünschen. Nicht so langweilige Arbeitereltern wie seine, der Vater Koch, die Mutter Sekretärin. Ich hätte doch viel mehr gespürt in meinem Leben, viel mehr darüber nachdenken müssen, wer ich sei und was ich wolle. Das sei ihm nicht vergönnt gewesen.